Erster für den Chorleiter, nach der achten Seite. Ein Lied von David. Zweiter Hilf, Jahwe. Es gibt kaum noch gute Menschen. Treue Menschen sind unter den Menschen verschwunden. Dritter, sie lügen einander an. Sie reden mit schönen Worten, aber ihre Herzen sind schlecht. Vierter, Jahwe soll alle Lügenmäuler zerstören. Er soll jede Zunge stoppen, die stolze Worte spricht. Fünfter, diese Menschen sagen, wir sind stark mit unserer Zunge. Unsere Lippen helfen uns. Wer ist unser Herr? Sechster, Jahwe sagt, arme Menschen leiden und seufzen. Darum stehe ich jetzt auf. Ich werde dem helfen, der sich nach Rettung sehnt. Siebter, Jahwes Worte sind reine Worte. Sie sind wie Silber, das man in der Erde reinigt. Es ist siebenmal sehr rein gemacht. Achter, du, Jahwe, wirst uns beschützen. Du wirst uns immer vor diesen Menschen bewahren. Neunter, böse Menschen gehen überall herum. Das Böse wird stark unter den Menschen.